Er ist zurück aus der Schattenwelt, Anubis und Loki. Sah das Ende des Tunnels, Kali Yuga und Blotti. Beschloss aus der Underworld bei Vollmond zurückzukommen. Habe den Ruf der Bestimmung aus den Wolken vernommen und baller wieder in den Dreckshaufen eurer Politik. Mein liebes Deutschland nimmt Refugees an dich dagegen Tracks auf. Zerficke deine heile Welt, du räudiges Puffkind. Und hörst auf, wenn 100.000 Fäuste in der Luft sind. Weiß schreibt der Hass-Tirade, ich bleib in der Massephase. Trainingsplan gesplättet wie der Staat der Katalan. Lieg auf der Handelbank, mein Bizeps angespannt wie dieser scheiß Konflikt zwischen Kim und dem Armyland. Kid, ich lieb es, Kacks zu triggern, bis sie alle schivern und im Gnade wimmern. Mit Kammer flimmern und den Sarg zu zimmern. Scheiß auf deine Gender Studies, ich trage Scheitel und steh auf Frauen, so wie Alice Weidel. Ah, es sind Ares und Komplott, sie ballern unsere Parts wieder hart im Betonblock. Solange hier noch Deutsche stehen, wollen wir eure Fäuste sehen, eure Fäuste sehen. Das sind Ares und Komplott, sie ballern unsere Parts wieder hart im Betonblock. Solange hier noch Deutsche stehen, wollen wir eure Fäuste sehen, eure Fäuste ich sehen. Ich geb dir Output bis zum Tinnitus, ich spreiz die Flügel, steige auf, völlig lautlos darauf, so wie Icarus. Gebe hier das Beste, will, dass Deutschland wieder leben darf. Du kriegst nur die Reste, weil du Essen bist und ekelhaft. Mit deinen Rastafari-Haaren machst du mir einen auf Partisan. Viva la Revolution, ich bin hier der Kapitan. Ares und Komplott, das heißt Vorbildfunktion. Du kriegst die Parts in deinen Kopf mittels Morphium-Flow. Laufen auf Pausenhöfen und Schulen und in tausenden Kommunen, in den Städten und Gemeinden gehen sie raus, wenn wir sie rufen, unsere Phalanx wächst. Purge kommt nach Deutschland, geh mal lieber weg mit deinen Nerds, dummer Heuchler. Alt-68er Kacke kannst du dir hier sparen, denn wir sind selbstdenkend, selbstlenkend, so wie unsere Ahnen. Wir gehen nach draußen, um zu laufen, wenn Bengalos in den Himmel ragen. 100.000 Mann, weil Linke immer noch kein Schimmer haben. Ah, es sind Ares und Komplott, sie ballern unsere Parts wieder hart im Betonblock. Solange hier noch Deutsche stehen, wollen wir eure Fäuste sehen, eure Fäuste sehen. Das sind Ares und Komplott, sie ballern unsere Parts wieder hart im Betonblock. Solange hier noch Deutsche stehen, wollen wir eure Fäuste sehen, eure Fäuste sehen.